Dokumentation. Gebote. Es gilt mir selbst als bedeutsam, mich zu den Geboten eines Yogin zu bekennen, ehe ich mich mit Yoga befasse. Alles baut auf der Grundhaltung Ahimsa auf. Sie meint, dass man andere Lebewesen weder aktiv noch passiv verletzen darf. Wie weit der Begriff gefasst sein kann, wird bei den Jainas deutlich. Weitere Prinzipien ergänzen dieses erste Gebot. Sie sind ebenfalls zu beachten.